Ich werde zunächst mal etwas erzählen über mein eigenes Engagement in der Beratung von Frauen in der Prostitution. Dann werde ich ein bisschen was erzählen zum aktuellen Stand von Prostitution in Deutschland, also wie gestaltet sich Prostitution in Deutschland aus. Dann wird es etwas theorielastiger, das liegt mir dann besonders am Herzen, muss ich sagen. Also was ermöglicht Prostitution in ihrer jetzigen Form? Wie kann Prostitution nur so funktionieren, wie sie gerade ist? Dann gerade auch als jemand, der Prostitution ja eben emanzipatorisch kritisieren möchte und ja im weitesten Sinne sich ja links positioniert, so schwer der Begriff auch heutzutage ist, Positionierungen bekannter Marxisten zur Prostitution. Dann eine Frage, die meiner Meinung nach viel zu selten gestellt wird: Wer sind eigentlich die Freier? Dann, was spricht gegen die Betroffenheitsnarrative? Ich werde gleich auch noch ausführen, was genau ich mit Betroffenheitsnarrative meine. Und zum Schluss ende ich mit psychischen Mechanismen in der Prostitution. Also mit der Frage, gibt es bestimmte Mechanismen, die Frauen in der Prostitution gehäuft erleben? So, dann fange ich an mit Punkt 1, also mein eigenes Engagement. Ich bin tätig bei einer Beratungsstelle im Rhein-Neckar-Gebiet, genauer gesagt in Mannheim. Ich selber lebe in Heidelberg. Es ist eine Beratungsstelle, die im Gegensatz zu vielen anderen Beratungsstellen, wie ich mittlerweile gemerkt habe, sehr umfassende Dienstleistungen oder Hilfen anbietet. Es gibt ja viele Beratungsstellen, die fokussieren sich entweder auf gewisse akute Hilfe, auf finanzielle Unterstützung, auf Ausstiegshilfe, also da gibt es diverse Sachen. Der Fokus bei uns ist eigentlich ein recht allgemeiner. Also wir haben den Anspruch, dass Frauen, die in der Prostitution tätig sind, mit jedem Anliegen kommen können und eben ihre Bedürfnisse schildern können. Das kann häufig Ausstieg sein, es kann aber auch sein, dass man Hilfe bei der Wohnungssuche braucht, man einen Arzt braucht, man zum Beispiel Dolmetschhilfe braucht, und das ist da, wo ich dann ins Spiel komme. Also ich selber bin gebürtige Jugoslawin, Ex-Jugoslawin, spreche entsprechend Serbokroatisch als Muttersprache und betreue in dem Sinne sprachlich, also durch Dolmetsch- und Übersetzungstätigkeiten, vorwiegend Frauen vom Balkan, also da nochmal vorwiegend Roma-Frauen. Aber eben die Roma-Frauen, die jetzt nicht aus Bulgarien sind, sondern wirklich so die Ecke, Serbien, Bosnien, teilweise auch Kroatien. Was genau bieten wir an? Also es gibt einmal die Woche ein Frauencafé, das stattfindet. Das ist immer, meistens Mittwochsabend. Da kommen dann die Frauen zusammen, können zusammen kochen, quatschen und einfach eben abschalten vom Alltag. Also da geht es dann nicht darum, dass sie in der Prostitution tätig sind, sondern es geht darum, einander kennenzulernen, sich zu vernetzen und einfach ein bisschen anderen Dingen nachzugehen. Dann gibt es eben Einzelfallberatung. Das heißt also, man kümmert sich ganz individuell um Frauen, die mit ganz individuellen Anliegen kommen. Und hierfür ist halt eben sehr wichtig, und damit steht und fällt eigentlich auch, man kann schon sagen, der ganze Verein, dass wir ein sehr breites Netzwerk an ehrenamtlichen Helfern haben. Also wir haben einen Gynäkologen, der quasi eine Art Mini-Praxis wirklich in der Beratungsstelle hat. Es gibt Juristen, die ehrenamtlich bei uns tätig sind, Psychologen. Also das ist ein ganz breites Netzwerk, entsprechend auch Dolmetscher, Übersetzer, die dann auch andere Sprachen als Serbokroatisch machen. Das kann wirklich alles Mögliche sein, auch Leute, die sich um Spenden kümmern. Wir werden zwar von der Diakonie auch finanziert, aber das Geld ist natürlich immer knapp. Man muss dazu sagen, wenn ich jetzt sage, dass es von der Diakonie auch mitgetragen wird, dass es in dem Sinne keine christliche Ausprägung hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn Frauen zu uns hinkommen, wir irgendwie ihnen sagen, Jesus wird dir helfen oder diesen ganzen, ich sag mal, platt Unfug. Also mit sowas wird da niemand genervt. Es wird auch keine Frau genervt damit, wenn sie sagt, dass sie gerade nicht aussteigen möchte oder noch nicht aussteigen möchte. Also es gibt auch keinen Druck von der Seite, dass wir jetzt irgendwie auf Ausstieg pushen. Also das müssen die Frauen schon wirklich selbst entscheiden und da sind sie auch wirklich völlig autonom. Sie können dann zum Beispiel auch bei uns Wäsche waschen, duschen, kriegen kostenlos Pflegeartikel, Kondome etc. Es ist so mit den Frauen, also meine eigenen Erfahrungen mit den Frauen sind so, dass viele von ihnen Männern gegenüber recht misstrauisch sind. Wir haben, was die Ehrenamtlichen angeht, die wirklich häufiger da sind oder die wirklich übersetzen, dolmetschen, das wird nach Möglichkeit mit Frauen besetzt. Also viele wollen abseits der Arbeit eben ja häufig nicht so viel Kontakt mit Männern und deswegen alles, was so quasi vor Ort direkt passiert, also passiert meist in Interaktion mit Frauen. Genau, und was die Frauen angeht, die zu uns kommen, also das sind häufig Frauen, die ja, in Laufhäusern, in Bordellen tätig sind, teilweise eben auch Straßenstrich, also als der ganze Verein quasi seinen Beginn gefunden hat, das ist jetzt auch schon 6-7 Jahre auf jeden Fall her, da war ich noch nicht dabei, also ich kam ein bisschen später dazu, da wurde quasi ja, Akquise, sage ich mal, wirklich gemacht über ganz gewöhnliches Streetwork. Also die Beratungsstelle liegt auch wirklich, ja, ich sag mal, beim Rotlichtmilieu gleich um die Ecke. Und da wurde quasi erstmal mit Streetwork angeworben und die Frauen, die dann kamen, haben dann einfach ja, uns ihren Freundinnen weiterempfohlen. Und mittlerweile ist es so, dass diese Beratungsstelle auch ein recht weites Einzugsgebiet hat. Also teilweise fahren Frauen wirklich 50, 60, 70 Kilometer, einfach weil sich die Beratungsstelle mittlerweile wirklich bewährt hat. Genau. Ja, dann aktuelle Lage von Prostitution in Deutschland. Wie gestaltet sich Prostitution aus? Was für Zahlen gibt es? Gibt es überhaupt verlässliche Zahlen? Seit 2002 schätzt man, dass die Zahl der Frauen in der Prostitution sich verdoppelt hat, also von 200.000 auf 400.000. Es wird geschätzt, dass täglich 1 Million Männer Sex kaufen. Nur die Hälfte der Prostitution findet dabei in dem Sinne sichtbar statt, dass sie also in ja, sichtbaren Etablissements wie Bordellen, Laufhäusern stattfindet. Viel findet online statt, also indem eben online angeworben wird, man sich dann ein Hotelzimmer nimmt oder in irgendeiner Wohnung trifft. Es gibt eben auch kleinere Wohnungen, in denen Prostitution organisiert wird. Ein nicht geringer Teil von Bordellen bzw. Laufhäusern befindet sich dabei ja, unter Kontrolle von organisierten Banden, kann man durchaus sagen. Also Hells Angels spielen zum Beispiel eine große Rolle. Hier, glaube ich, im Stuttgarter Raum sind es mehr die United Tribunes, deren Kopf... Die, sind es die? Okay, genau. Der, also soweit ich weiß, wird der Kopf der United Tribunes, das habe ich in den letzten Tagen gelesen, Boki ist sein Spitzname, ist untergetaucht und wird halt gesucht wegen Zuhälterei und Menschenhandel. Ein sehr düsteres Kapitel in der ja, Prostitutionsgeschichte Deutschland fand 2009 statt, als in Fellbach war das, also auch hier um die Ecke, der erste Flatrate-Puff eröffnet wurde. Pussy Club hieß der, soweit ich weiß. Gleich am ersten Tag kamen 1700 Männer und beschwerten sich dann zur Mittagszeit darüber, dass die Frauen schon ja, relativ wund wären, dass sie einfach keinen schönen Anblick mehr böten und einfach schon erschöpft seien. Tatsächlich wurde das Bordell dann auch kurze Zeit später, ich glaube 1 bis maximal 2 Jahre später, dann auch schon wegen Menschenhandel geschlossen. Nicht wegen Menschenhandel. Sondern? Sozialversicherungsbeträge. Ach, tatsächlich. Ja, weil wegen Menschenhandel wären sie nicht reingekommen. Das kam dann später. Weißt du auch, wann das dann 2009. Kam? 2009. Das wurde ja auch 2009 eröffnet. 2011 wurde es dann 2 Jahre später, waren sie dann schon mal in die Klasse reingekommen. Ah, okay, gut. Und nee. Das war wirklich wegen Sozialversicherungsbeträgen und dann ging es andere, kam alles später. Okay, gut, nee, weil ich hatte tatsächlich ein paar Tage vorher, also bevor jetzt hier vor dem Vortrag, hatte ich noch mit einer Dame gesprochen, die hier auch mit Frauen in der Prostitution arbeitet und die hatte halt zu mir gesagt, dass es wegen Menschenhandel direkt geschlossen wurde. Okay. Gut. Aber es hat sich dann schon als richtig rausgestellt. Ja, natürlich. Okay. Das Urteil kann man auch online nachlesen, da steht drin, wie viele Frauen gekommen sind, wie viele Männer und so weiter. Okay, gut. Weitere Phänomene in der Schweiz zum Beispiel, jetzt in Deutschland weiß ich davon weniger, sind Verrichtungsboxen, die am Straßenrand stehen, die deswegen ja, quasi eröffnet oder überhaupt eingeführt wurden, damit sie Frauen, die am Straßenstrich tätig sind, überhaupt irgendeine minimale Form von Sicherheit bieten. Ich bin da jetzt aber nicht informiert, also wie genau sich das ausgestaltet. Es soll eben Notfallknöpfe geben, ob die jetzt wirklich... ja, in dem Sinne funktionieren, ob sie genutzt werden, darüber weiß ich jetzt nichts, also über die Situation in der Schweiz, die glaube ich auch teilweise noch liberaler als in Deutschland ist, weiß ich jetzt eher wenig. Seit 2002 wurden ungefähr 80 Frauen, die in der Prostitution tätig sind, ermordet. Vor kurzem habe ich noch von einem Mord im Ruhrgebiet gelesen an einer Frau, die selbst organisiert als Domina in ihrer eigenen Wohnung tätig war. Das war, ich bin mir nicht sicher, ob Dortmund oder Bochum, auf jeden Fall so die Ecke. Vor ein paar Jahren gab es dann, ich glaube das war 2013, eine größer angelegte EU-weite Studie zum Thema Prostitution und Menschenhandel, die unter anderem von Professor Axel Dreher aus Heidelberg, also eben der Uni, wo ich auch studiert habe, gemacht wurde, die dann zu dem Schluss kam, ich zitiere, in Deutschland, wo Prostitution legal ist, ist der Markt 60 Mal größer als in Schweden, wo Prostitution verboten ist. Gleichzeitig hat Deutschland rund 62 Mal so viele Opfer von Menschenhandel wie Schweden, obwohl die Bevölkerung weniger als 10 Mal so groß ist. Es wird oft angenommen, dass mit einer Legalisierung oder mit einer Liberalisierung des Gesetzes käuflicher Sex den Menschenhandel, oder dass legaler käuflicher Sex den Menschenhandel eben reduzieren könnte, da dann in dem Sinne ja mehr einheimische Frauen zur Verfügung stünden. Es ist aber so, dass genau das Gegenteil passiert. Der Bedarf wächst meist so exponentiell und so enorm an, dass er mit einheimischen Frauen in dem Sinne überhaupt nicht mehr gedeckt werden kann. Und eine weitere Schwierigkeit eben, wenn man Menschenhandel erforscht, stellt eben dar, dass man überhaupt verlässliche, vergleichbare Daten, Zahlen findet oder überhaupt auch Frauen oder Menschen, die Aussagen machen. Es ist einfach eine Form von moderner Sklaverei, die sich auch jetzt noch schwer belegen lässt, schwer nachvollziehen lässt. Gerade eben, wenn es sich um Frauen handelt, die wirklich ihre Rechte nicht kennen, die ja teilweise auch einfach gar nicht wissen, in welcher Stadt sie gerade sind. Also das ist auch durchaus nicht ungewöhnlich. Dann zur Frage, was ermöglicht Prostitution in ihrer jetzigen Form? Also wie kann es sein, dass sich Prostitution gegenwärtig so ausgestaltet, wie sie es tut? Wenn wir eben begreifen wollen, wieso Prostitution so funktioniert, wie sie aktuell funktioniert, dann kommen wir mit einer reinen Analyse kapitalistischer Zustände und eben den Analogien zum Zwang in der Lohnarbeit nicht richtig weiter. Moment. Es ist nämlich so, dass Prostitution ein Phänomen ist, das auch schon in präkapitalistischen Zeiten existiert hat, kulturübergreifend existiert hat. Und es ist vor allem, und das ist eben der wichtige Punkt, ein globales, ganz klar gegendertes System. In aller Regel, beziehungsweise eben in der überwältigenden Mehrheit der Fälle, erkauft sich ein Mann den sexuellen Zugang zum Körper einer Frau, wobei diese Frau global gesprochen, also auch einfach jetzt abseits von Deutschland, sich in einem marginalisierten Verhältnis befindet. Das heißt also überproportional häufig niedriger Bildungsgrad, häufig auch einer ethnischen Minderheit angehörend. In Kanada zum Beispiel ist es so, dass nur wenige Prozent an indigenen Frauen in Kanada leben. Sie stellen aber in der Prostitution fast die Hälfte der Frauen. Also das halte ich schon für eine sehr eklatante Statistik. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, marginalisierte Frauen in einem überwiegend gegenderten finanziellen Abhängigkeitsverhältnis gibt es natürlich auch in anderen Branchen, gibt es natürlich in der Care-Arbeit, in Pflegeberufen, gibt es auch bei Reinigungskräften, bei Stylistinnen, bei Friseurinnen etc. Der Unterschied ist eben, dass Berufe in der Care-Arbeit genauso gut oder eben Friseurberufe genauso gut von Männern ausgeübt werden können. Also sprich, die Arbeitskraft dort ist austauschbar. Und was Frauen in dem Bereich machen, können genauso gut Männer machen. Das Geschlechterverhältnis ist in dem Sinne beliebig und erfordert nicht ein bestimmtes Geschlecht. Jetzt ist es aber so, dass genau das eben in der Prostitution nicht funktioniert. Also ein Kunde, der ins Bordell geht und eben dort sich den Zugang zum Körper einer Frau kauft, wird es nicht akzeptieren, wenn ihm stattdessen ein Mann angeboten wird. Prostitution lebt also davon, dass hier Frauenkörper auf dem Markt sind und eben der Zugang zu Frauenkörpern erkauft werden kann. Das muss bedeuten für die Analyse von Prostitution, dass wir sie eben aufrollen müssen von einem Standpunkt der patriarchalen Geschlechterverhältnisse. Eine Kritik der Prostitution kann auch nicht alleine durch eine marxistische Kritik der Produktionsverhältnisse alleine hinreichend abgebildet und erklärt werden. Kapitalismus ist selbstverständlich ein enormer Katalysator für die Form der Prostitution, wie wir sie gerade in westlichen Ländern kennen. Also eben diese extreme Bordellkultur, Preisdruck, Preisdumping. Ihre Ursache lässt sich aber einfach zurückführen auf die Haltung, dass es einen Anspruch und einen ja, in dem Sinne durchsetzbaren Anspruch auf Sex und Befriedigung für Männer gibt. Nach welchen Grundprinzipien Prostitution funktioniert, ist eigentlich auch relativ leicht zu erklären. Ein Mann möchte eben Sex, hat das nötige Geld eine Frau. Mittlerweile muss man sagen, in Zeiten der, ich sag mal, Flüchtlingskrise teilweise auch andere Männer zu bezahlen, die diesen Akt dann entsprechend mit ihm vollziehen. Im Mittelpunkt steht dabei eben, wie es bei Transaktionen im Kapitalismus ja generell der Fall ist, der Kundenwunsch, also die Wünsche des Kunden, die eben priorisiert werden in einer solchen Transaktion. Der Kunde kann seine Befriedigung einfordern und die Befriedigung der Sexverkaufenden ignorieren. Und es ist wichtig, dass das ein Grundprinzip ist, das in jeder Preisklasse der Prostitution funktioniert. Also egal, ob es jetzt irgendwie der Straßenstrich ist für 10 Euro oder der Escort für 300 Euro. Das, also von dieser Essenz lebt Prostitution. Die Sexualität der Sexverkaufenden wird dabei entsprechend marktkompatibel zurechtgetrimmt. Sie muss sich, um ihre Sexualität veräußern zu können, von ihrer Sexualität entfremden und entsprechend den Bedürfnissen des Freiers zurechttrimmen. Und mit dieser eben warenförmig gewordenen Sexualität wird eine Dienstleistung angeboten, die auch gerade in diesen höherpreisigen Ligen davon lebt, eine Illusion des gegenseitigen Begehrens und des aufrichtigen Interesses zu verkaufen. Dazu sage ich auch nachher nochmal was. Insofern eben die weibliche Sexualität in der Prostitution den männlich dominierten Käuferbedürfnissen angepasst veräußert wird, ist sie ausschließlich als warenförmig zu begreifen. Die Sexualität der Prostituierten gehört in einer solchen Interaktion nicht mehr der Prostituierten selbst, weshalb Prostitution, und das betone ich, aus meiner Sicht die Antithese einer wirklich befreiten, authentischen, weiblichen Sexualität ist. Das System Prostitution erzeugt eine Struktur, in der männliche sexuelle Erfüllung vor weiblicher steht und die weibliche Zustimmung zum Sex, falls sie eben anderweitig nicht gegeben ist, mittlerweile gerade in Deutschland wirklich an jeder Ecke erkauft werden kann und sich dabei voll und ganz um die eigene Befriedigung, also um die eigene männliche Befriedigung gekümmert werden kann und diese fokussiert werden kann. Das ist ein Sex, der nicht auf Augenhöhe stattfindet. Es gibt ja im Dritte-Welle-Feminismus das Prinzip des enthusiastischen Consent, das heißt also eine Zustimmung zum Sex, die erfolgt ohne Druck, ohne Erpressung, ohne in dem Sinne Hintergedanken, sondern wirklich auf Augenhöhe. Und im System Prostitution wird dieses Prinzip des enthusiastischen Consent per se schon verunmöglicht. Also dieses Prinzip kann nicht funktionieren, gerade auch wenn man sich klar macht, dass Lohnarbeit immer auch ein Zwang ist. Und ob eben vor diesem Hintergrund, den ich ausgeführt habe, von wirklich authentischer Einvernehmlichkeit gesprochen werden kann, kann natürlich bezweifelt werden. Was mich dann auch dazu bringt, wie sich bekannte Marxisten zu Prostitution positioniert haben. Es gibt ja unter Linken es gibt jetzt in dem Sinne keinen völligen Konsens darüber, wie man sich zu Prostitution positioniert. Es gibt Linke, die in dem Sinne betonen, dass Prostitution durchaus empowernd sein kann, dass sie befreiend sein kann, dass sie sich gut anfühlt, dass sie Frauen ein gutes Gefühl geben kann, gerade in diesen höherpreisigen Ligen, dass sie einen selbst ermächtigt, indem sie eben auch finanzielle Unabhängigkeit bietet, gerade auch in diesen höheren Ligen. Es gibt auch durchaus Linke, die eben sagen, das sehen wir zwar nicht so, aber Sexarbeit ist Arbeit, ist eine ganz normale Arbeit. Einige sagen Arbeit wie jeder andere, andere sagen, es ist nicht Arbeit wie jeder andere, aber es ist auf jeden Fall als Arbeit zu verstehen. Und ja, es ist jetzt so, dass Marxisten, also die zumindest von denen ich jetzt gelesen habe, ein etwas anderes Verhältnis zur Prostitution hatten. Hierbei in den Fokus stellen möchte ich vor allem Alexandra Kollontai. Sie war in der Sowjetunion die erste Ministerin, die erste weibliche Ministerin in dem Sinne für soziale Fragen. Kollontai war eben auch sehr strikte Feministin und sie hat gesagt, dass Frauen und das Schicksal das Schicksal von Frauen ihr ganzes Leben und ihr ganzes politisches Handeln bestimmt haben und sie überhaupt dazu gebracht haben, sich politisch zu engagieren. Sie fühlte sich dem Klassenkampf verpflichtet und war davon überzeugt, dass die Emanzipation der Frau eben auch nur durch das Ende des Kapitalismus herbeigeführt werden könnte. Und dieses Ende des Kapitalismus müsste auch zwangsläufig beinhalten, dass sich die Geschlechterverhältnisse transformieren, um eben eine solche Emanzipation der Frau überhaupt zu ermöglichen. Ich zitiere jetzt von ihr: Der Verkauf von Frauenarbeit ist eng und untrennbar verbunden mit dem Verkauf des weiblichen Körpers. Das ist der Schrecken und die Hoffnungslosigkeit, die resultieren aus der Ausbeutung der Arbeiterinnen seitens des Kapitals. Wenn die Gehälter für Frauen nicht ausreichen, um sie am Leben zu erhalten, dann erscheint der Verkauf von Gefälligkeiten als eine logische Konsequenz. Die scheinheilige Moral der bürgerlichen Gesellschaft trägt zu diesem Verkauf durch ihre ausbeuterische Wirtschaft bei, während sie gleichzeitig Frauen und Mädchen verdammt, die dazu gezwungen sind, diesen Schritt zu gehen. Als Gründe für Prostitution machte Kollontai vorwiegend Obdachlosigkeit, Vernachlässigung, schlechte Lebensbedingungen und generell auch niedrige Löhne für Frauen aus. Gleichzeitig aber auch die gesellschaftliche weibliche Konditionierung für sexuelle Gefälligkeiten, eben auch materielle Sicherheit einzufordern. Für Kollontai war klar, dass der Kampf gegen Prostitution immer auch ein Kampf gegen den Kapitalismus sein müsste, gegen das Privateigentum und eben gegen den Kauf und Verkauf von Menschen. Sexuelle Verhältnisse dürfen laut ihr eben nicht basieren auf finanziellen oder anderen ökonomischen Überlegungen. Und für sie war auch klar, dass eine solche Moral ja dem Kommunismus oder Kommunisten auch inhärent sein müsste. Mit sexuellen Verhältnissen ist aber, und das ist auch wichtig in dem Kontext, gerade auch zu der Zeit für Kollontai auch die Ehe gemeint, die oft eben aus ökonomischen Verhältnissen oder aus ökonomischen Interessen abgeschlossen wurde und in der sich dann eben die kapitalistischen Verhältnisse auch widerspiegeln. Engels drückte das zum Beispiel ganz treffend aus mit: In der Familie ist der Mann der Bourgeois, die Frau dagegen repräsentiert das Proletariat. Für Kollontai war Prostitution eben ein Akt der Gewalt zum Zweck des materiellen Zugewinns, der eben keinen Raum lässt für Begierde und Leidenschaft. Sie hat gesagt, wo Leidenschaft und Anziehung beginnen, endet Prostitution. Und ich möchte sie nochmal zitieren, weil ich das wirklich für ein extrem gelungenes Zitat halte, das ich tatsächlich auch in meinem Artikel für diesen Sammelband verwendet habe. Ein Mann, der sich Gefälligkeiten von einer Frau kauft, sieht in ihr weder eine Genossin noch eine Person mit gleichen Rechten. Er betrachtet sie als abhängig von ihm, als eine niedere Kreatur, die kaum Wert für den Staat der Arbeiter hat. Die Verachtung, die er für die Prostituierte hat, wirkt auf seine Einstellung allen Frauen gegenüber. Die weitere Verbreitung der Prostitution stärkt die Ungleichheit der Geschlechterverhältnisse und nicht die Entwicklung von Kameradschaft und Solidarität. Dann möchte ich noch Engels zitieren, der zu dem Thema sich nicht stark geäußert hat. Was ich bei ihm aber ganz interessant fand, war eben, dass er Aussagen gemacht hat dazu, dass Prostitution eben weniger aus seiner Sicht für die Frau, sondern mehr für den Mann, also für den Käufer, entwürdigend sei. Er sagt, und da entlarvt er natürlich auch die gerade damals sehr stark herrschende gesellschaftliche Doppelmoral: Was bei der Frau ein Verbrechen ist und schwere gesetzliche und gesellschaftliche Folgen nach sich zieht, das gilt beim Mann für ehrenvoll oder doch schlimmstenfalls als ein leichter moralischer Makel, den man mit Vergnügen trägt. Je mehr aber der altherkömmliche Heterismus in unserer Zeit durch die kapitalistische Warenproduktion verändert und ihr angepasst wird, je mehr er sich in unverhüllte Prostitution verwandelt, desto demoralisierender wirkt er. Und zwar demoralisiert er die Männer noch weit mehr als die Frauen. Dann gibt es ja noch Clara Zetkin, die in dem Sinne teilweise etwas, ja, ich sage mal, Prostituierten generell gegenüber etwas negativer eingestellt war, also sowohl der Prostitution an sich, aber auch ja, Prostituierten gegenüber selbst. Sie hat gesagt, dass eben die wirtschaftlichen Zwänge, in denen sich die Arbeiterfrauen im Kapitalismus ausgesetzt sehen, die Prostitution in verschiedenen Formen fördern würden. Und für sie war dann auch ganz klar, dass Prostitution eben nicht bedeutet, in dem Sinne vielen Männern zu gehören, sondern eben auch Prostitution in Form der Ehe, dass man eben nur einem Mann gehört und nur auf diesen einen Mann angewiesen ist. Karl Marx und Rosa Luxemburg selbst verorteten Prostituierte im Lumpenproletariat. Das heißt, sie stellten sie, und das ist jetzt natürlich eine Ansicht, die man definitiv nicht teilen muss, ich erwähne es aber trotzdem, also für sie waren eben Frauen in der Prostitution Teil des Lumpenproletariats, das heißt, sie waren auf einer Stufe mit Vagabunden und Verbrechern. Das Lumpenproletariat ist eben in dem Sinne nicht Teil der Arbeiterklasse. Es wird gesagt, das Lumpenproletariat kann Teil des Proletariats werden. Es sind aber Leute, die kein Klassenbewusstsein haben, die sich nicht als revolutionäre Subjekte eignen, gerade auch, weil sie charakterlich schwach und bestechlich seien. Und dass eine Revolution mit solchen Leuten nicht zu machen ist. Und das erwähne ich eben deshalb, weil es eben keinen Sinn ergibt, gerade wenn man sich auf marxistische Positionen bezieht, Prostitution irgendein empowerndes Potenzial zuzuschreiben. Und das ist ja eben genau das, was in vielen linken Kreisen passiert, auch teilweise bei ja, selbsternannten Marxisten passiert, die da meines Erachtens nach wirklich eher wie ganz gewöhnliche Liberale argumentieren. Dann komme ich zu der Frage, wer sind eigentlich die Freier? Ja, es ist jetzt so, es gibt in dem Sinne kaum wirklich verlässliche Studien zu Freiern. Also jetzt eben in dem Sinne, dass man nicht auf eine bestimmte Demografie oder auf ein bestimmtes Alter, auf einen bestimmten Familienstand schließen könnte. Freier sind potenziell eben alle Ethnien, alle Altersstufen, alle Bildungsstände. Ich weiß von einigen Frauen in der Prostitution, also sowohl die, um die ich mich kümmere, aber ich habe teilweise auch Freundinnen, die wirklich in diesem Escort-Bereich arbeiten, also in diesem höherpreisigen Bereich. Die Erfahrungen da decken sich alle, wenn man sagt, dass tatsächlich eine Mehrheit der Kunden, die man hat, wirklich liiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Männer sind, die alt, unattraktiv sind, keine Partnerin finden, die völlig verzweifelt sind, völlig alleine sind, sondern es sind zu einem wirklich ja nicht unbeträchtlichen Teil Männer, die eine Partnerin haben, die aber für sie entweder unattraktiv geworden ist mit den Jahren, die zum Beispiel gerade schwanger ist oder die gerade ein Kind bekommen hat. Teilweise ist es tatsächlich auch so, und das bedient dann auch schon wieder diese Dichotomie heilige Hure, dass es manchmal Männer gibt, die sagen, ich möchte gewisse Praktiken meiner Partnerin nicht zumuten und hier mit der, ja, mit der Prostituierten kann ich dann quasi machen und kann mir holen, was ich möchte. Also viele Freier sind eben durchaus auch jung, attraktiv und liiert. Also es gibt wirklich nicht den Freier. Und der Vorteil eben hier natürlich ist für die Männer, die Sex kaufen, dass sie in dem Sinne keine Zurückweisung erfahren. Also dass sie eben die Regeln bestimmen, dass sie die Praktiken bestimmen und dass sie da eben nicht darauf angewiesen sind, dass eine Frau jetzt genau das möchte, was sie gerade auch möchten. Hinzu kommt eben, dass mit diesem Anstieg von Prostitution auch die Erwartungen an Frauen gestiegen sind. Das heißt, es ja, werden mehr Praktiken angeboten, es werden mehr Praktiken ermöglicht und das auch teilweise eben für immer weniger Geld. Mittlerweile ist es auch recht beliebt, das, was sich Girlfriend-Sex nennt. Also das heißt, man möchte eine ganzheitliche Erfahrung in dem Sinne, also nicht einfach nur den Sex, man möchte küssen, man möchte vorher schon irgendwie ein bisschen reden, also man möchte einfach das Gefühl haben, dass man da irgendwie eine Frau hat, die einen auf einer ja, Rundum-Ebene begehrt. Dazu hat dann auch vor einigen Jahren, es gab ja diese Prostituierte, die dann auch selber Bordellbetreiberin war, Domenica hieß sie aus Hamburg, die wurde vor einigen Jahren, also schon ein bisschen her, vor ihrem Tod von Alice Schwarzer interviewt und die meinte auch, was sie da eben an der Reeperbahn beobachtet, also sie meinte, was da für Wünsche geäußert werden. Früher konnten da die Mädchen einfach sagen, nee, also ich glaube nicht, dass das läuft und das läuft auf gar keinen Fall. Und nun ist es so, dass eben der Preisdruck, der Konkurrenzdruck einfach sehr, sehr hoch ist und sie ist mittlerweile auch entsetzt darüber, was an der Reeperbahn alles für wie viel angeboten wird. Dann zitiere ich jetzt Aussagen über Escorts, die in Freierforen veröffentlicht werden. Also Freierforen sind Foren, in denen sich eben Freier austauschen, entweder über einzelne Frauen oder über bestimmte Lokalitäten. Die Foren gibt es teilweise bundesweit organisiert, aber teilweise auch für einzelne Bundesländer. Ich habe jetzt meine aus dem, Lokalforum für Baden-Württemberg. Ich lese einfach mal vor. Nun ja, ich weiß auch nicht, wie diese Bilder zustande gekommen sind, denn irgendwie hatte sie eine total merkwürdige Figur. Sie scheint es auch nicht oft zu machen, denn sie konnte mir irgendwie nicht in die Augen schauen. Obwohl sie eigentlich ganz nett war, kam keine richtige Stimmung auf. Die Zungenküsse waren soweit nicht schlecht und das Französisch kann man gerade noch so durchgehen lassen. Beim Handjob ist sie besser, doch der Verkehr war überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Irgendwie kam ich mir vor, als ob ich da eine Puppe ficke, da kam nicht wirklich was von ihr. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, sie denkt jetzt mach mal fertig und verschwinde wieder. Nun ja, für mich keine Wiederholung wert. Ich muss dazu auch tatsächlich sagen, dass ich ganz krasse Zitate wirklich nicht genommen habe. Sie sieht top aus, super schlank mit süßen kleinen A-Tittchen. Service ist auch klasse. Leider ist sie ziemlich unnahbar und man merkt, dass sie einfach nur ihren Job macht. Wer Leidenschaft und ein Abenteuer wie mit einer Freundin sucht, ist bei ihr falsch. Für Optikficker, denen der Rest egal ist, top. Und zum Schluss noch, eigentlich mache ich nicht mehr viel im Escort-Bereich, aber mir war nach einem Dirty Date ohne viel drumrum. Also doch mal wieder normaler Escort. Veronika, lach ein Orkan. Kaum Zeit für Warmmachen, ständig ein paar Finger in der Fotze. Ständig mein Schwanz in ihrem Hals, meine Eier in ihrem Mund und ihre Zunge in meinem Arsch. Viel zu früh ein erstes Mal gespritzt, irgendwie nicht mehr richtig geil danach. Smalltalk. Madame hat ihn schon wieder im Hals. Er steckt doch nochmal. Diesmal Arschfick in verschiedenen Stellungen, kein Gezicke, einfach rein. Ich würde sagen, so Beiträge, die relativ durchschnittlich auf der Schockskala sind. Also es gibt noch harmloseres, aber es gibt auch wirklich deutlich Schlimmeres, teilweise sehr erniedrigenderes. Das habe ich jetzt auch bewusst nicht ausgewählt, damit es eben auch nicht heißt, du hast dir jetzt das Schlimmste vom Allerschlimmsten ausgesucht. Also das sind noch moderate Beiträge. Dann ist es so, wenn wir als im weitesten Sinne Linke über Prostitution sprechen, dann haben wir uns gerade auch in den letzten Jahren einen gewissen Identitätsfetisch angewöhnt, was mich eben zum Punkt, was spricht gegen die Betroffenheitsnarrative, bringt. Betroffenheitsnarrative meint eben, dass es diese, ich sag mal, diesen Slogan gibt, dass nur Frauen in der Prostitution oder nur Frauen, die der Sexarbeit nachgehen, sich bitte über Sexarbeit äußern dürfen. Und dass Diskussionen, wenn sie denn von Frauen angestoßen werden, die nicht in dem Bereich tätig sind, dann ganz schnell abgewürgt werden mit, du kannst das nicht sagen, du hast keine Stimme in dem Bereich, gib deine Stimme bitte anderen Frauen, die in dem Bereich tätig sind. Was spricht gegen eine solche Betroffenheitsnarrative? Es spricht in erster Linie dagegen, dass die Frauen, die im Rahmen einer solchen Betroffenheitsnarrative überhaupt die Möglichkeit erhalten, sich zu äußern, in aller Regel wirklich die Frauen sind, die deutlich besser gestellt sind als die Durchschnittsfrau in der Prostitution. Das sind dann meistens Frauen, die hier geboren sind, hier aufgewachsen sind, die einen tendenziell höheren Bildungsgrad haben, die auch sehr oft Bordelle nicht von ihnen gesehen haben. Marginalisierte Frauen sind in dem Sinne oft schwerer zum Reden zu bringen. Das sind oft Frauen, die eben abseits von dem, was sie tun, wirklich gar nicht mehr darüber reden möchten, deren Vertrauen auch nicht so einfach zu gewinnen ist, die oft auch nicht erkannt werden möchten, die nicht auf Veranstaltungen können, die für ihre Familie arbeiten gehen und die in dem Sinne in öffentlichen Diskussionen keine Stimme haben. Wichtig hierbei ist eben auch anzumerken, dass Betroffenheitsstatus auch nicht gleichzusetzen ist mit einem Expertenstatus für die übergeordneten Kontexte, in denen sich die eigene Situation befindet. Das erlebe ich zum Beispiel parallel. Ich war eine Weile auch in antirassistischer Arbeit tätig und da war es dann oft so, dass es hieß, wir können hier keine politische Arbeit machen ohne Refugees selber, also ohne dass Refugees hier den Ton angeben. Dann muss man aber sagen, wenn man dann diese Refugees dann eben fragt in politischen Runden, dann kommt da oft, also wir Afghanen sollten bleiben, aber die Roma sollten abgeschoben werden oder wir Syrer sollten bleiben, aber die aus Eritrea sollten abgeschoben werden. Und das soll einfach nur verdeutlichen, dass es eben, nur wenn man von einer Situation betroffen ist, nicht automatisch zu einem Experten wird für eben die übergeordneten Verhältnisse dieser Situation. Das ist einfach meines Erachtens wirklich ganz vielen Linken überhaupt nicht bewusst. Ich hatte zum Beispiel vor 2 Jahren auf dem Ladyfest in Mannheim, war auch so eine Veranstaltung zum Thema Sexarbeit und die Referentin, die dort war, die hat wirklich eine halbe Stunde über ihren Sprechort geredet. Also das heißt, sie hat eben ihren Hintergrund offengelegt, hat gesagt, dass sie ja nicht immer eine Cis-Frau war, also sich nicht immer mit ihrem biologischen Geschlecht identifiziert hat, dass sie einen Bachelor abgeschlossen hat. Dann hat sie im weiteren Verlauf des Vortrages noch über ihre Lieblingspornoseite gesprochen. Und bevor der Vortrag also überhaupt losging, musste sie quasi alle diese Faktoren über ihre Person offenlegen, um sich quasi eine Art Autoritätsstatus zu erarbeiten, dass sie jetzt überhaupt darüber reden darf. Das ist deswegen einfach auch heikel, weil das Ganze einen extrem individualistischen Zugang gibt auf eine milliardenschwere Industrie. Und sie hat auch in der ganzen Debatte überhaupt nichts zu dieser Industrie gesagt. Es wurde auch nichts gesagt über die Männer, die Sex kaufen. Also und deshalb bin ich wirklich sehr strikt dagegen, dass wir so tun, als ob einem Betroffenheit automatisch einen Expertenstatus verleiht. Was Betroffenheit einem natürlich in dem Sinne verleiht, ist, dass man die eigene Lebensrealität natürlich eher kennt als eine Person, die nicht in dem Bereich tätig ist, und dass die Summe vieler Lebensrealitäten natürlich schon gewisse Aussagen zulässt. Sie lässt aber nicht unbedingt normative Aussagen darüber zu, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Also viele Frauen, die in der Prostitution tätig sind, wollen auch gerade, wenn sie keine Alternativen haben, diesen Status quo aufrechterhalten. Das heißt also, sie wollen in dem Sinne Prostitution nicht abgeschafft sehen, weil sie einfach sagen, ich muss hier mein Geld verdienen, ich möchte an diesem jetzigen System nichts ändern, auch wenn es für sie wirklich schwierig ist und auch wenn es für sie wirklich schlimme Geschichten sind. Die sagen dann, nein, ich möchte das alles lieber so lassen, wie es ist, bevor ich am Ende noch irgendwie obdachlos bin, bevor meine Kinder am Ende irgendwie kein Geld kriegen und so weiter und so fort. Und deswegen kann es tatsächlich oft sein, dass Betroffene gewisser Situationen sich eher, ich sag mal, konservativ verhalten, um eben diesen Status quo aufrechtzuerhalten, weil sie nicht wissen, was wäre, wenn der Status quo abgeschafft wird. Analog dazu kann man es auch so sehen, ohne dass ich den Vergleich jetzt, also ich sag mal, völlig flächendeckend ziehe, also ohne dass ich sage, es ist 1:1 vergleichbar. Aber es war ja früher auch so, vor der Sklavenbefreiung gab es auch Sklaven, die gesagt haben, ich möchte gar nicht befreit werden. Ich habe hier einen sehr netten Herrn, ich fühle mich hier sehr wohl, ich kann hier bei ihm im Haus leben. Also es gibt für mich überhaupt gar keinen Grund, wieso ich jetzt irgendetwas daran ändern sollte. Und das muss man einfach immer dabei bedenken, gerade auch wenn man normative Aussagen treffen möchte über Fragen wie, in was für einer Gesellschaft möchte ich leben, was für einen Wandel möchte ich erleben, dass Betroffenheit einem definitiv keinen Expertenstatus in diesen Fragen verleiht. Dann komme ich zum Schluss zu psychischen Mechanismen in der Prostitution. Das heißt also, gibt es gewisse Mechanismen, die Frauen in der Prostitution gehäuft erleben. Da wäre zum Beispiel einer der relevantesten Punkte die Dissoziation. Das heißt also die Trennung vom Körper und vom Selbst. Was kann das heißen? Wie wird diese Dissoziation überhaupt erzeugt? Es gibt für Frauen, die in der Prostitution tätig sind, gewisse Mechanismen, und die können für jede Frau anders sein, wie sie von dem, was da gerade passiert, möglichst wenig mitkriegt. Also viele Frauen versuchen da ihre Gedanken wegzufokussieren, trinken vorher, kiffen vorher, nehmen Drogen. Ich kenne einige Frauen, die machen dann den Fernseher möglichst laut oder drehen die Stereoanlage auf. Einige Frauen setzen bestimmte Grenzen, zum Beispiel indem sie sagen, gewisse Körperteile dürfen jetzt nicht angefasst werden. Einigen Frauen hilft es auch, dass sie sich Künstlernamen zulegen, einmal natürlich zu ihrer eigenen Sicherheit, aber eben auch, weil sie dann sagen, das ist dann eine andere Person, die in diesem Bereich tätig ist. Einige Frauen kleiden sich auch so, wie sie sich sonst privat nie kleiden würden, einfach weil sie sagen, das trägt eben zur Aufrechterhaltung dieser Zweitidentität bei. Da zitiere ich auch eine Frau in der Prostitution. Ich lernte, eine andere Realität zu betreten. Diese Realität war in meinem Kopf, so dass ich keinen Körper mehr hatte. Ich habe komplett dicht gemacht, da waren keine Gefühle mehr. Man konnte mit meinem Körper tun, was man wollte, ich habe es nicht mehr gefühlt. Eine andere Frau in der Prostitution hatte zum Beispiel eben diese Grenze, dass sie gesagt hat, wenn sie einen Freier bei sich zu Hause hat, sie legt eine Tagesdecke über ihr Bett. Und der Freier darf also quasi nicht auf ihr Bett, ohne dass diese Tagesdecke auf dem Bett ist. Es war für sie einfach so, dass der Kunde hat zwar ihre Haut berührt, aber sie meinte, während des Aktes sei ihr Körper ohnehin nicht ihr eigener. Aber sie wollte diese Trennung vom Bett einfach, damit sie sich hinterher wirklich in ihr Bett legen kann und damit sie das Gefühl hat, es ist ihr Bett, das nicht vom Freier berührt wurde. Das sind Mechanismen, die einfach nötig sind, auch um zu sagen, dass ich mich nicht verkaufe. Ich verkaufe etwas anderes, ich verkaufe eine reine Dienstleistung und nicht meine Persönlichkeit, nicht meine Person, nicht mein Körper. Bei Frauen in der Prostitution ist es jetzt aber so, dass sie ihren Körper in dem Sinne ja nicht verlassen können. Also ihr Körper ist in dem Sinne ihre Arbeitsstätte, die zu dem sie eben den Zutritt gewähren. Und infolgedessen zeigen dann viele Frauen das somatisch-dissoziative Syndrom. Das heißt also, dass sie irgendwann anfangen, gewisse Körperteile nicht mehr richtig zu fühlen. Die Arbeit, die sie eben ausüben, ist im Endeffekt immer präsent, weil sie immer im eigenen Körper stattfindet. Und es ist so, dass die Soziologin Sophie Day heißt, sie hat über 15 Jahre Frauen in der Prostitution begleitet, dazu auch eine Studie veröffentlicht. Und sie hat eben gesagt, dass ihre Interviewpartnerinnen wirklich diesen Sex auf Distanz beschreiben. Das heißt also, diese Techniken entwickeln, um quasi in zwei Körpern zu leben. Einmal dem öffentlichen, dem arbeitenden Körper, aber auch eben dem eigenen privaten Körper. Und diese Frauen betonten alle, dass sie eine rein genital fixierte, unerotische Variante von Sex verkaufen würden, die sie eben abkapseln von sich selber und ihrem nicht kommerziellen Leben. Jetzt ist nur eben das Problem, ich hatte ja vorhin schon diesen Girlfriend-Sex, also diese Girlfriend-Experience erwähnt, die immer mehr Freier auch wollen. Der Freier will eben gerne eine engagierte, leidenschaftliche Frau. Vorhin hatte ich ja auch ein Zitat vorgelesen, dass ein Freier sich eben beschwert, dass die Dame wohl immer auf die Uhr geguckt hätte, was ihn wohl irritiert hat. Häufige Kriterien sind eben, sie schaut auf die Uhr, sie wirkt abwesend, sie wirkt passiv. Der Freier will eine Dienstleistung kaufen, aber er will eben oft einfach nicht das Gefühl haben, dass er da eine Dienstleistung kauft. Er will eben diese Girlfriend-Experience, dieses Rundum-Erlebnis, dieses Gefühl, dass da gegenseitiges Begehren ist, obwohl er natürlich weiß, dass die Frau das für Geld tut. Sie darf es sich nur nicht anmerken lassen. Er will einerseits etwas Verdinglichtes kaufen, es muss sich aber gleichzeitig authentisch anfühlen. Und das ist eben der Widerspruch an sich. Also die Frau muss eben diese Tätigkeit, die sie macht, als Arbeit ansehen, von sich abspalten. Der Mann möchte aber eben, dass das Ganze leidenschaftlich, dass das Ganze gefühlvoll verläuft und er sie wirklich voll und ganz besitzt. Sie muss also in dem Sinne ja rundum zum Verkauf stehen und ihre Abwehrmechanismen muss sie fallen lassen. Also er muss das Gefühl haben, dass sie in Gänze präsent ist und nicht mit einem anderen Ich. Das ist eine Trennung, die für Frauen in der Prostitution eben auch oft misslingt. Und da habe ich zum Schluss noch ein Zitat von einer, soweit ich weiß, war sie nicht sexverkaufende Person, aber Stripperin. Sie sagt, was meine Hände auf der Arbeit finden, wenn sie meinen Körper berühren, ist das Produkt. Abseits der Arbeit hat mein Körper Kontinuität, Integrität. Letzte Nacht, als ich nach der Arbeit im Bett lag, fasste ich meinen Bauch an, meine Brüste. Sie fühlten sich wie die von Capri an, das ist ihr Stage Name, und wechselten nicht zurück. Als mein Partner mich küsste, wich ich zurück. Wir starrten einander an. Irgendwie war er einer von ihnen geworden.